Good morning. Guten Morgen. My alert people. Meine wachsamen Leute. Who are firmly holding on to what they believe. Die festhalten, was sie glauben. Who are mighty and full of courage. Die mächtig und voller Mut sind. Now, I'm sure Paul has more to say than just those incredible great things. Ich bin mir sicher, dass Paulus noch mehr zu sagen hat als diese unglaublich großartigen Dinge. Let's ask him. Fragen wir ihn. Paul, was it it or do you have other advice? Paulus, war's das oder hast du noch andere Ratschläge? Ah, look at the advice he gives us now. Ah, schau dir den Ratschlag an, den er uns jetzt gibt. Verse 14. Vers 14. Let love and kindness be the motivation behind all that you do. Lasst Liebe und Freundlichkeit die Motivation für alles sein, was ihr tut. Sometimes I think, manchmal denke ich, that the Bible has a whole bunch of things to tell us how to live Christian life. Dass die Bibel uns eine ganze Reihe von Ratschlägen gibt, wie wir als Christen leben sollen. I think if we would just take 5 of those very important ones. Ich denke, wenn wir nur 5 dieser sehr wichtigen Dinge nehmen, then we would probably need a lifetime to just practice them. Dann brauchen wir wahrscheinlich ein ganzes Leben, um sie zu üben. No, let me give you 5. Ich gebe dir 5. First of all, erstens, thank God for absolutely everything and in everything. Danke Gott für absolut alles und jedes. That already takes you years to practice that. Dafür brauchst du schon Jahre, um das zu üben. Always consider other people more important than yourself. Zweitens, betrachte andere Menschen immer wichtiger als dich selbst. Thirdly, drittens, never do anything without any other motive but perfect love. Tu nie etwas ohne ein anderes Motiv als vollkommene Liebe. That takes a lifetime of practice, doesn't it? Du brauchst ein ganzes Leben, um das zu üben, nicht wahr? Always share what you have with those who have less. Viertens, teile immer das, was du hast, mit denen, die weniger haben. Now the Bible has dozens and dozens of other things. In der Bibel gibt es Dutzende und Aberdutzende von anderen Dingen. I only gave you 4, I'll give you a 5th one. Ich habe dir nur 4 gegeben, ich gebe dir noch eine 5. Sache. Never worry about a single thing. Sorge dich niemals um eine einzige Sache. So now you have work for the next 20 years. Jetzt hast du Arbeit für die nächsten 20 Jahre. But look what the Apostle Paul tells us here. Schau, was der Apostel Paulus uns hier sagt. Let love and kindness be the motivation behind everything that you do. Lasst Liebe und Freundlichkeit die Motivation für alles sein, was ihr tut. Now, you guys know that I really like the Passion Bible. Ihr wisst, dass ich die Passion Bibel sehr mag. And I'm going through this, what we're doing, this devotion, specifically using the Passion, because I think it's great. Und ich verwende die Passion speziell für diese Andachten, weil ich sie großartig finde. But I don't really like it so much, how it's expressed here. Ich mag aber nicht so sehr, wie es hier ausgedrückt wird. I mean, I don't think it's bad. Ich denke nicht, dass es schlecht ist. But I tell you why I don't think it's the best way that the Passion put this here. Aber ich denke, dass es nicht die beste Art und Weise ist, wie die Passion es hier ausdrückt. Because the Passion says here that the motive in everything we should do should be love and kindness. Die Passion sagt hier, dass in allem, was wir tun, das Motiv die Liebe und die Freundlichkeit sein soll. But do you know what the original Greek is? Weißt du, wie es im griechischen Original heißt? Agape. Agape. So basically, Paul is saying this. Im Grunde sagt Paulus also Folgendes. In absolutely everything you do. In absolut allem, was ihr tut. And I checked this up in the original Greek. Ich habe das im griechischen Original nachgelesen. Everything in the original Greek actually means everything. Alles bedeutet im griechischen Original tatsächlich alles. That's incredible. Das ist erstaunlich. Every single thing you do. Jede einzelne Sache, die wir tun. We are supposed to do it by no other motive but agape love. Sollen wir aus keinem anderen Motiv tun als aus Agape Liebe. Let me ask you a question. Ich stelle dir eine Frage. Do you live that? Lebst du das? Let's ask how we go to work. Mit welcher Einstellung gehst du zur Arbeit? Do we go to work because our motive is that we want to earn good money? Gehst du zur Arbeit, weil du gutes Geld verdienen willst? How do we choose the job that we've taken? Wie hast du den Job gewählt, den du angenommen hast? Do we take the job that pays us best or where we can express love best? Nimmst du den Job, der dich am besten bezahlt oder den, wo du die Liebe am besten zum Ausdruck bringst? Look what he says. Schau, was er sagt. Let love and kindness, but the Greek says let agape love. Lasst Liebe und Freundlichkeit, aber im Griechischen heißt es, lasst die Agape-Liebe. Be the motivation behind everything. And in the Greek it means everything you do. Die Motivation hinter allem sein. Im Griechischen bedeutet es alles, was du tust. So let's imagine. Stell dir vor. You are a coach. Du bist ein Trainer. If that's what God called you to be, or that's what you've chosen to be, that's okay. Wenn es das ist, wozu Gott dich berufen hat, oder wozu du dich entschieden hast, ist das in Ordnung. If you choose to be a coach, okay. Wenn du dich dafür entscheidest, Coach zu sein, ist das in Ordnung. But the question is really not what you are, the question is, what's the motivation behind it? Die Frage ist eigentlich nicht, was du bist, die Frage ist, was ist die Motivation dahinter? See, if you are not a coach because that's how you can best express God's love, then you are doing it with the wrong motivation. Wenn du nicht ein Coach bist, weil du auf diese Weise Gottes Liebe am besten zum Ausdruck bringen kannst, dann tust du es mit der falschen Motivation. If you want to do anything within the church, wenn du irgendetwas in der Gemeinde tun willst, I want to lead worship. Wie, ich will den Lobpreis leiten. I want to preach. Ich möchte predigen. I want to lead a life group or whatever you call it. Ich möchte eine Lebensgruppe leiten oder wie auch immer du es nennst. Paul says everything, that means there's absolutely nothing excluded. Dann sagt Paulus, das alles, das heißt, es ist absolut nichts ausgeschlossen. Needs to be done with the motive of agape. Dass alles mit dem Motiv der Agape-Liebe getan werden muss. I'm telling you, this is something that the church needs to live. Genau das muss die Gemeinde leben. And Jesus is the one. Jesus ist derjenige. Who said to the disciples. Der zu den Jüngern sagte. That the whole world is going to know that they are his disciples by how they love. Dass die ganze Welt daran erkennen wird, dass sie seine Jünger sind, an der Art und Weise, wie sie lieben. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. I believe that signs, wonders and miracles are very important in preaching the gospel. Ich glaube, dass Zeichen, Wunder und Wundertaten sehr wichtig sind, wenn wir das Evangelium verkünden. But people do not know that we are his disciples by the miracles that we perform. Die Menschen erkennen aber nicht an den Wunden, die wir tun, dass wir seine Jünger sind. And that's a mistake that so many people make. Das ist ein Fehler, den so viele Menschen machen. The miracles don't authenticate you, they only authenticate the gospel. Die Wunder beglaubigen nicht dich. Sie beglaubigen, sie bestätigen nur das Evangelium. If we would understand this, wenn wir das verstehen, we would do everything to walk by faith so that we can have the supernatural. Werden wir alles tun, um im Glauben zu wandeln, damit wir das Übernatürliche haben können. But then we would also do everything to make sure the motive is perfect love. Dann werden wir auch alles tun, um sicherzustellen, dass das Motiv vollkommene Liebe ist. Maybe I'll talk a little bit more about this tomorrow. Vielleicht spreche ich morgen ein wenig mehr darüber. See you guys. Bis dann.